Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute mit der Ausgabe Nummer 15. Wir schreiben Montag, den 30.03.2020. Ja, heute Morgen eine ganze Reihe von Dingen gegeben, die ich heute mal ein wenig berichten möchte. Zum einen haben wir heute sogenannte Testate abgenommen. Das bedeutet, Schüler hatten noch die Möglichkeit, Versuche, die sie vor der Corona-Zeit durchgeführt haben, uns noch zu zeigen und dass wir uns das anschauen und schauen, ob das dann auch alles so funktioniert. In diesem Falle war das so eine Kombination aus einer elektronischen Schaltung, die über einen lichtabhängigen Widerstand die Lichtintensität misst. Diese Lichtintensität wird dann an einen MQTT-Broker geschickt und dieser Broker kann dann die Daten an abonnierte Clients weitergeben. Da gab es zwei. Zum einen wurden die Daten an einen Client weitergegeben, der sie dann in einer Datenbank abspeichert. Und zu guter Letzt sollten die Daten in der Datenbank auf einer Webseite visualisiert werden. Das war so die Idee insgesamt dahinter. Und ja, da waren einige dann noch nicht fertig und wir haben uns dann die einzelnen Meilensteine nennen wir das, haben wir uns angeschaut, so dass jeder Schüler nochmal selber was machen konnte. Ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben zunächst einen kleinen Besprechungsraum, einen virtuellen, erstellt, haben uns dann zu dritt reingesetzt, also ich und zwei Kollegen, und nach konnten die Schüler dann reinkommen in diesen virtuellen Raum und haben uns das gezeigt. Zunächst einmal war es eine gute Idee, vorher eine Reihenfolge festzulegen, in der die Schüler dann reinkommen, so dass sie dann gesehen haben oder wussten, wenn einer rausgegangen ist, dass dann der nächste dran ist. Das haben wir eigentlich ganz einfach gelöst. Wir haben einen Beitrag erstellt in einem so einem Teams-Kanal und die Schüler konnten dann einfach darauf antworten. Und in der Reihenfolge, wie diese Antworten dann direkt darunter erschienen sind, aus der konnten wir dann entnehmen, in welcher Reihenfolge die dann reinkommen. Okay, dann hatten wir also diese Testate dann angeschaut und was ich erstaunlich fand, ist, dass wie gut die Schüler dann in der Lage waren, hin und her zu wechseln, ihren Bildschirm freizugeben. Es gab auch noch eine Zeichnung, die sie zeigen sollten. Gleichzeitig musste das Gerät aufgebaut sein und auch an dem Raspberry Pi angeschlossen sein, der nämlich diese elektronische Schaltung steuert. Und damit wir wissen, dass das alles so mit rechten Dingen zugeht, haben wir zum Beispiel dann gefordert, jetzt soll man mal den Lichtsensor abdecken, so dass wir dann sehen in der Live-Übertragung, dass die Werte dann hoch oder runter gehen. Also das war schon ein ganz interessantes Setup und wir haben die Schüler dann auch vorher informiert, dass sie das alles schon vorbereiten sollen, dass wir dann zu diesem Zeitpunkt keine Zeit verlieren. Und nach kleinen anfänglichen Problemen hat es dann auch ziemlich gut geklappt. Worauf ich beim nächsten Mal auf jeden Fall achten würde, ist, dass diejenigen, die präsentieren, darauf achten, dass die Schrift groß genug ist. Denn wenn ich das auf einem Desktop-Bildschirm habe, die meisten Schüler wahrscheinlich zu Hause haben, und ich es mir dann hier auf meinem Laptop angucke, ist die Schrift häufig einfach zu klein. Das kriegt man auch schnell geregelt, aber man muss es einfach vorher wissen. Und damit man nicht bei jedem dann, wenn man mal nachfragt, macht die Schriftart mal größer, da in ewiges Suchen verfällt, sollte das vorher einfach mal bekannt gegeben werden. Und ja, diese Testate hatten wir dann am Ende des Tages soweit dann eingesammelt. Es hat auch gar nicht so lange gedauert, wie wir eigentlich vermutet haben. Und die Schüler haben auch vorher einmal angegeben, welche Meilensteine sie abgeben möchten. Die hatten wir auf so einer Testatkarte vorher einfach durchnummeriert und so konnten sie dann sagen Nummer 2, 3 und 4 oder Nummer 1 bis 7, irgendwie sowas in der Richtung. Und da jeder von uns dann für einen Aspekt zuständig war, also ein Kollege für die Elektrotechnik, einer für die Software, das war ich, und ein dritter Kollege noch für Datenbanken. Hat dann einer auch immer jeweils mit dem jeweiligen Schüler gesprochen und wenn dann der Meilenstein soweit abgegeben war, hat er dann ja das Gespräch so weiter übergeben. Auch das ist eine Sache, die nicht ganz so einfach ist in solchen virtuellen Szenarien. Wie gebe ich jetzt einen Hinweis, wer jetzt weiter sprechen soll? Also wie übergibt man das Wort an jemand anders? Und wir haben einfach dann den Namen genannt und alle hatten dann auch ihre Mikros jeweils ausgeschaltet. Nur derjenige oder diejenige, die das dann besprochen hat, war dann jeweils auch aktiv. Was insofern auch ganz gut war, das Mikro da auszuschalten, weil während ich jetzt nicht mit Testatabnahmen befasst war, weil zum Beispiel der Kollege jetzt gerade mit dem Schüler die Berechnung für den lichtabhängigen Widerstand durchging, dann konnte ich in der Zwischenzeit eben auch was anderes machen oder mich einfach mal entspannt zurücklehnen, denn es hat schon eine ganze Weile gedauert insgesamt die Sitzung heute. Und so kann man dann sich auch so ein bisschen zurücknehmen, zurückziehen und so geht der Ball dann immer hin und her. Ja, ein weiterer Punkt war die Notenfindung. Da sind wir immer noch nicht bei einer wirklich zufriedenstellenden Lösung bisher angekommen. Was wir uns wünschen würden, wäre eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Gesprächskommunikation mit den Schülern, dass wir darüber dann vertrauliche Informationen austauschen können. Wir haben jetzt zwei oder mittlerweile drei Wege abgestimmt, die sicherlich in Ordnung gehen. Das eine wäre, dass die Schüler ihre Einverständnis geben, dass wir das in so einer Telefonkonferenz besprechen, dass wir ihnen die Noten mitteilen. Das haben wir auch angeboten, wieder in einem separaten Raum, wo wir dann zu dritt drin waren und wieder eine Liste erstellt haben, in der sie dann reinkommen, wenn sie damit einverstanden waren. Und dann haben wir denen die Note mitgeteilt und dann konnten sie wieder rausgehen und der Nächste konnte reingehen. Für die, die das nicht wollen oder die vielleicht auch gar nicht da waren, die haben die Möglichkeit, uns entweder über einen öffentlichen Schlüssel, einen PGP-Schlüssel, eine Mail zu schicken und dann würden wir die Noten auch wieder PGP verschlüsselt zurückschicken. Die dritte Variante ist, wenn Schüler nicht in der Lage sind, das mit der PGP-Verschlüsselung hinzubekommen oder andere technische Schwierigkeiten haben, ist, dass man das telefonisch macht. Also man ruft den Schüler an oder lässt sich anrufen. Oder eine Variante ist es, gibt es auch noch in Microsoft, in Office 365 gibt es eine Möglichkeit, in Outlook auch Mails zu verschlüsseln. Das bedeutet, man schickt eine Mail, klickt oben auf Verschlüsseln, was im Wesentlichen bedeutet, dass die Mail nicht zugestellt wird, sondern es wird nur ein Link versendet und man muss sich dann anmelden bei Office 365 mit seinen Zugangsdaten und kann dann auf diese verschlüsselte Mail zugreifen. Hat zumindest den Vorteil, dass die Kommunikation mit dem Mail-Server zwar vertraulich ist und wir dann nur in Anführungszeichen Microsoft vertrauen müssen, aber nicht noch etwaigen Mail-Servern, die vielleicht durch Weiterleitungen der Schüler auf ihre privaten Adressen oder sonst was dann noch dazwischen stünden. Ja, aber wie gesagt, die Teil des Lehrplans ist es auch, PGP-Verschlüsselung theoretisch und auch praktisch kennenzulernen. Das heißt, sie haben alle einen öffentlichen Schlüssel, den haben sie schon erzeugt und den könnten sie dann jetzt auch benutzen. Ja, das war's für heute wieder. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid weiterhin froh und munter, guter Dinge und ich verbleibe daher wieder mit den mittlerweile schon prophetischen Worten. Wascht euch die Hände, bleibt zu Hause und bleibt gesund. Und ciao.